Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir so vorgehen, dass ihr erstmal beschreibt, was ihr da für Motive drin erkennt oder was da besonders wichtig ist. Naja, Ich habe eine es Sache leider. ist durch den Fortschritt es unmöglich ist, alles, was in der Vergangenheit sozusagen schon schön und gut war, jemals wieder irgendwie aufzubauen, sondern ja, und auf der anderen Seite, dass dadurch, dass er immer mit dem Rücken zur Zukunft sozusagen fliegt, er auch gar nicht sieht, was in der Zukunft noch für Potenziale liegen, für Schönes. Sondern immer nur darauf guckt, dass in der Vergangenheit das Schöne nicht mehr aufbaubar ist, weil er immer weiter getrieben wird. Er hat ja schon in der Vergangenheit, sieht er ja schon diesen Trümmerhaufen, und eigentlich will er ja diesen Trümmerhaufen in der Vergangenheit aufräumen und wird aber eben dabei halt ständig in die Zukunft getrieben, kann sozusagen in der Vergangenheit gar nicht, die Vergangenheit sozusagen gar nicht bewältigen, weil er eben in die Zukunft gerissen wird. Zum Haupt ist dieser Manipulation. Ja, und ganz klar ist halt auch, dass dieser Sturm, dass der Vorsturm ihn vom Paradies, also von eigentlich dem Erhofften, wegtreibt. Weil das irgendwie auch impliziert, also implementiert ist, irgendwie, das Paradies irgendwie so sozusagen der Ursprungspunkt war, von dem aus er sich immer weiter wegbewegt hat. Also, was irgendwie heißen würde, dass das Paradies sozusagen dass der Anfang der Geschichte war und das vor der Geschichte. Aber irgendwie wird ja auch, es steht ja jetzt zum Beispiel, aber der Sturm weht vom Paradiese her. Ja. Also eigentlich ist das gerade damit gemeint, dass der Fortschritt im Prinzip, naja, der Antrieb aus dem Paradies ist, ja. Ja, nicht ganz, nicht ganz, weil der Fortschritt, also der Sturm ist ja auch der Fortschritt, wie er im letzten Satz steht, und dass er vom Paradiese her weht, ist, glaube ich, eher nicht so gemeint, dass sozusagen da der Hauch ist, der wieder ins Paradies führen kann oder sozusagen das Gute aus dem Paradies kommt, sondern dass es halt wirklich einfach nur wegtreibt vom Paradies und immer weiter in die Zukunft, immer weiter geht der Fortschritt und die Trümmer häufen sich bis zum Himmel. Und es geht aber auch nichts wieder zu reparieren, weil einfach kein Zurück mehr ist durch diesen Sturm. Aber es wird auch dann wieder logisch, wenn man sich das als Kreis vorstellt. Nämlich sozusagen das Paradies liegt im Mittelpunkt und darum ist der sozusagen die Zeit. Und er wird gar nicht weiter entfernt vom Paradies, weil das Potenzial zum Paradies zu kommen bleibt immer gleich sozusagen wieder. Nur er wird sozusagen immer weiter getrieben und er kann nie dort ankommen, weil er immer im Kreis getrieben wird und es nicht schafft, sozusagen diesen Punkt zu erreichen, an dem er sozusagen in Richtung des Paradieses abbiegen könnte. Ich würde nicht sagen, dass es eine Kreisbewegung ist, gerade weil Walter Benjamin das sozusagen dem Mythos oder der Religiosität, also er ist ja ein säkularer Jude, also er würde jetzt, also er nimmt zwar dieses religiöse Motiv in den Marxismus auf, aber er sieht das natürlich trotzdem aus einer weltlichen Sicht, also er würde trotzdem auch eine Religionskritik betreiben, und er sagt eben gerade, also im Mythos, wo eben menschliche Wünsche verbildlicht werden, oder in der Religion, wo menschliche Wünsche verbildlicht werden und projiziert werden, dass da sozusagen die Geschichte einfach so eine Kreisbewegung, weil es sozusagen immer, es ist eine Wiederkehr des Immergleichen, da kommen die Menschen nicht weiter. Und ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, wie soll ich das jetzt nicht, wie das in der jüdischen Vorstellung ist. Also es gibt ein Paradies und es gibt eine Vertreibung aus dem Paradies. Und dann gibt es eine Erlösung. Und das ist, glaube ich, also dass der Wind vom Paradiese her weht, das ist sozusagen diese Zeitrechnung. Also es gibt den Ursprung, der ist im Paradies. Und dann geht sozusagen die Geschichte, die geht immer weiter weg von diesem Urzustand. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass sich das widerspricht. Also wenn man jetzt dieses Paradies zum Beispiel jetzt in den Mittelpunkt hat, so, dann ist halt irgendwann die Vertreibung aus dem Paradies. Das heißt, man entfernt sich ein ganzes Stück davon. Und von da an bleibt man zwar immer in dem Bewusstsein, dass das Paradies da ist, entfernt sich insofern, oder man hat immer die Möglichkeit sozusagen, wieder zum Paradies zu kommen und entfernt sich insofern nicht wirklich von dem Paradies, weil jederzeit sozusagen mal bereit ist, dass dieser Messias oder die Erlösung kommen könnte. Aber auf der anderen Seite, also solange das aber nicht passiert, bleibt man immer in der gleichen Entfernung zu diesem Paradies, geht aber immer weiter, muss immer weiter und immer weiter sich entwickeln. Und wenn diese Erlösung, dieser Messias sozusagen kommen würde, in dem Moment wäre sozusagen der Punkt, wo man von diesem Kreis wieder abbiegen kann und zum Paradies zurückkehren oder in die Richtung sozusagen wieder gehen könnte. Ich würde aber nicht denken... Also ich finde nicht, dass sich das widerspricht, das, was du sagst und das, was ich sage. Ich glaube trotzdem nicht, dass es diese Kreisbewegung ist, weil ja... Also sein Ziel von Angelus erstmal wäre, stehen zu bleiben und den Trümmerhaufen zu beseitigen und nicht das Ziel, den Trümmerhaufen liegen zu lassen und ins Paradies zu gehen. Ich glaube, er warnt einfach vor vorschnellen Entschlüssen und vor vorschnellen Wandlungen, weil er sagt, okay, jetzt geht's uns schlecht und die Zukunft reißt uns nach vorne. Aber alles, was wir jetzt aufbauen, das bauen wir auf dem Trümmerhaufen auf, den wir noch nicht bewältigt haben. Ich glaube, er möchte einfach, dass wir nicht überschnell Entscheidungen und Schlüsse ziehen, weil wir uns immer nur auf dem jetzt schon existierenden, nur auf das jetzt existierende beziehen können und da einfach ein paar Schritte überspringen. Ja, was mich fasziniert, ist eigentlich, dass er den Trümmerhaufen, der zum Himmel wächst, nicht als das bezeichnet, sondern den Sturm. Also das, was wir den Fortschritt nennen, ist der Sturm. Aber der Trümmerhaufen ist nicht der Fortschritt. Also das ist ja, man kann es ja auch anders definieren, dass man sagen, also der Fortschritt hat uns jetzt so maßlos enttäuscht, also zum Beispiel nach Atlas, also das konnte er natürlich noch nicht, dass wir diesen Trümmerhaufen eben als Fortschritt bezeichnen und damit in eine Resignation verfallen. Sondern der Sturm ist, wenn man das so liest, dass... Ja, das, was wir den Fortschritt nennen, das ist der Sturm, aber nicht der Trümmerhaufen. Der Trümmerhaufen ist das, was nach dem Sturm nach dem Fortschritt kommt. Ja, genau. Türmt sich sozusagen richtig auf in der Vergangenheit. Also der Fortschritt ist ganz klar der Grund dafür, dass diese Trümmerhaufen existieren. Weil er halt nicht verweilt, sondern weil es ein ständiges Vorantreiben gibt und ein ständiges Weitergehen und nie die Möglichkeit bleibt, irgendwie einen Trümmerhaufen wegzuräumen. Und dann ist er schon, also er ist, der Sturm selbst ist nicht der Trümmerhaufen, aber der Sturm selbst ist verantwortlich dafür, dass der Trümmerhaufen bestehen bleibt. Der Trümmerhaufen entstanden ist sozusagen ist die Geschichte. Unbedingt, dass er bestehen bleibt. Ja, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie alles, dass er irgendwie auf das Positive zurückversucht und das versucht zusammenzusetzen. Ich finde, das ist in dem Text ja auch eigentlich ganz anders gemeint, weil eben alles, was der Sturm hinterlassen hat, nur Trümmer sind. Ja. Ich glaube nicht, dass der Sturm das ist. Ich glaube bewusst, also der Sturm bewegt ja bloß sozusagen den Engel auf dieser Achse immer weiter. Ja, aber hier steht ja schon, dass er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das zerschlagen und zusammenfügen. Ich würde es, oder? Ja. Also es hat auch irgendwie da halt der Engel halt auch immer nur auf diese Trümmer sieht, aber von dem Sturm natürlich vorangetrieben wird, hat es auch so einen gewissen Resignation oder so ein gewisses Taubheitsmoment. Also er würde zwar gerne, aber er kann nicht, weil der Fortschritt ihn mitreißt. Aber er nimmt sich auch nicht irgendwie die Kraft zu sagen, okay, ich lasse das jetzt, drehe mich um und schaue in die Zukunft. Das kann er auch nicht oder will er nicht, sondern er will ganz nostalgisch dahin zurückschauen, aber obwohl das unmöglich ist, obwohl es ihm vor dem Fortschritt unmöglich gemacht wird. Er hätte halt sozusagen die Möglichkeit, sich umzudrehen und sich die Zukunft zu richten und vorzubereiten oder halt irgendwie seinen Prügel anzulegen und den Fortschritt zu ignorieren. Oder halt dann nicht mehr existent zu haben. Beide Optionen sind wählter nicht. Ich sehe auch das Resignative. Aber bei einem Sturm ist doch nicht wählen. Ja. Gerade sagt er auch, dass er eben seine Flügel nicht angelegt kriegt, weil der Sturm so stark ist. Ja. Mhm. Der Sturm hat sich in den Flügeln verfangen, deswegen kann er sie nicht umschließen. Deswegen kann er sich auch nicht umdrehen. Soll ich versuchen, das nochmal hier dran zu erklären? Jetzt hast du die Zeichnung schon gemacht, die schöne. Genau. Also ich habe das halt, also ich denke, man muss halt auch nochmal darauf achten, dass es zwei Zeitachsen gibt. Einmal die hier oben und einmal die hier unten. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich mal in einem Seminar gezeigt bekommen, dieses Modell. Also auf der einen Seite gibt es eine empirische Zeit. Das ist das, was er mit dem technischen Fortschritt, mit Produktivkraftentwicklung und so in Verbindung bringt. Also das, was man tatsächlich messen kann. Und, ja, die Zeitmessung eben. Aber diese ist nicht identisch mit gesellschaftlichem Fortschritt, also dass tatsächlich alles gut wird. Also wenn hier auf dieser empirischen Zeitebene halt mit der Zeit immer eine immer bessere Technikentwicklung oder so stattfindet, dann heißt das nicht, dass da sozusagen dann heißt das nicht, dass die Gesellschaft für die Menschen automatisch besser wird oder so. Also das hier ist halt die empirische Zeit, das ist die messianische Zeit, wo halt, da habe ich hier so die Punkte, das sollen die Sekunden sein. In jeder Sekunde steht die Tür für den Messias ein Stück weit offen. Also hat das Potenzial, also nochmal auch, also nochmal die Nicht-Identität von Potenzial und Fortschritt. Und der Engel der Geschichte steht jetzt hier und guckt halt eben zurück, sieht einen Trümmerhaufen. Und ich glaube, dass der Engel der Geschichte eben ein Modell ist, das Benjamin als Geschichtsschreibung bevorzugen würde. Also, und das, ich glaube halt, er würde sagen, es muss darum gehen, in der Vergangenheit zu gucken, ohne dass wir die Vergangenheit aufarbeiten, kann es auch überhaupt keine Erlösung geben. Also wir müssen das aufarbeiten, und das würde ich sagen, das bekommt halt nach dem Nationalsozialismus auch nochmal eine ganz neue Gültigkeit. Also ich würde sagen, jede Bewegung, die sich irgendwie revolutionär nennt, die muss sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, weil eben auch in revolutionären Kräften halt, also ja, die NS-Bewegung war auch eine sozialrevolutionäre Bewegung, deswegen muss sie sich eben mit diesen Trümmern auseinandersetzen und darf sich kein Bild davon malen, wie denn der Kommunismus aussehen könnte. Genau, und ich hatte halt, und hier ist dann halt so ein, wie nennt man das? Horizontal. Zäsur. Ja, also hier, also das schlägt sozusagen hier ein. Also der Engel der Geschichte will sozusagen die messianische und die empirische Zeit miteinander verbinden. Also er will sozusagen, dass die Potenziale da sind, auch identisch sind mit dem Fortschritt, oder dass sozusagen die Produktivkraftentwicklung auch wirklich den Menschen zugutekommt, dass die Potenziale, die da sind, dass die Menschen die nutzen können. Genau, das hört sich genauer. Und vom Paradies her geht eben hier der Wind. Da kommt hinten noch ein Ei mit einem Kater. Naja, also das würde dem ja widersprechen, weil ich würde sagen, der K ist hier in diesen Sekunden drin. Überall. So ein Stück. Das ist eine Messias. Naja. Ich finde es interessant, dass das Gleichnis eigentlich, also wie ich zumindest lese, überhaupt nicht die Möglichkeit offen hält für eine positive Wende. Das ist ja total das ist rein, genau, es ist sehr, sehr resigniert eigentlich. Ja, und das würde ich auch nochmal sagen, weil nämlich dadurch, dass er nämlich mit dem Rücken sozusagen auf alles zufliegt und gar nicht sieht, was drin ist, wird er auch alles sozusagen umrennen, was im Weg ist, und wieder Trümmer hinterlassen. Das heißt, er wird sozusagen mit dem Rücken gegen alles Neue, was irgendwie vielleicht aufgebaut dasteht, umstoßen und wieder Trümmer hinterlassen und nur die Trümmer sehen und nicht das, was da vielleicht hätte stehen können. Ja, das ist ja auch irgendwo eine Analogie zur Geschichtsauffassung, die er beschrieben hat, dass die Potenziale, die in der Gegenwart bestehen, eben erst nach dem Überwinden dieser Gegenwart, also in der Zukunft irgendwie, sich als solche wahrgenommen werden können. Dass er eben auch nicht, wenn er in die Vergangenheit blickt, sieht er auch nicht, was gerade im Moment ist, was in der Gegenwart gerade existiert. Ich habe da noch ein Problem, wenn wir jetzt zu Schlussfolgerungen kommen, was wir denn nun in unserer revolutionären Tat, wie wir damit umgehen wollen. Weil diese Trümmerhaufen, die in der Geschichte passiert sind, gerade in der Zivilisationsgeschichte, die sind ja immer noch bestehend. Aber der Fortschritt ist ja trotzdem vorangegangen. Also wo ansetzen? Wir müssen ja Sachen, also wenn wir uns immer an dem Geschichtsbegriff immer weiter bewegen und immer weiter von dem ausgehen, der schon, also wo fangen wir da an? Ich würde sagen, in den Potenzialen. Weil die Potenziale sind ja auch immer noch da. Also Walter Benjamin sagt ja, die sollen nicht verloren gegeben werden, weil dieser Trümmerhaufen, das ist ein melancholischer Blick, aber eben nicht nur, weil er in diesem Trümmerhaufen eben die Geschichte gegen den Strich bürstet und darin halt nach den Möglichkeiten auch sucht. Die Frage ist, wie sieht man den Trümmerhaufen? Reißt die Geschichte den mit und er häuft sich immer mehr an, oder gibt es ganz viele, die auf der Strecke bleiben? Nee, er sagt, es türmt sich auf. Ja, also, und auftürmen ist ja dann, wenn was immer weitergeht. Das heißt, die Frage wäre, von wo er anfangen müsste, das vielleicht abzubauen. Ich glaube, wir werden zu bildlich auf jeden Fall. Ja. Ich finde, was dafür spricht, was du vorhin gesagt hast, so, dass halt irgendwie keine Revolution stattfinden kann und dass man die Geschichte aufgearbeitet, finde ich, es spricht da also das spricht da dafür, weil je mehr er sich von den Trümmerhaufen entfernt, umso größer wird er. Also je weniger er schafft, sich damit auseinanderzusetzen, umso eher kommt es auf ihn zugerollt. Also, hab ich das verstanden? Aber dann bleibt es halt immer noch die Frage so, wenn jetzt sozusagen, also er hat ja gesagt, mit der Revolution wäre sozusagen, könnte man den Stillstand erreichen, indem man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise den Trümmerhaufen vielleicht wieder zusammenzusetzen. Und dann wäre für mich so ein bisschen die Frage, wo er da ansetzt, hinten oder vorne, oben oder unten. Hallo? Ja, oder könnte man das auch provokativ so sehen, dass die Fortschrittsauffassung, die er ja, das hast du ja zitiert an anderer Stelle, wo er nochmal darauf eingeht, dass diese Fortschritt ab in sich natürlich eine sehr problematische Prämisse ist. Und das ist ja auch so, dass wir inzwischen dazu gekommen sind, das noch viel mehr zu erkennen, dass die Definition des Fortschritts, die ja diese kapitalistische Definition ist, das hast du ja auch gesagt, die ist kapitalistisch und staatskapitalistisch, also ja. Aber das ist jetzt wieder rein ideengeschichtlich, ist es eine idealistische sozialistische Auffassung des Fortschritts im Grunde genommen, die eben die kapitalistische Produktionsform übernimmt und das war ein ganz gewaltiger Fehler. Und kann man nicht diesen Trümmerhaufen auch als den Trümmerhaufen dieses Fortschrittglaubens sehen? Ja, also, das würde ich ganz erstatten. Ich würde den Fortschrittsbegriff vielleicht wirklich so stehen lassen, also als voranschreiten, als sich bewegen. Und wenn du sagst, dass sozusagen unser Fortschritt sein sollte, den Fortschritt aufzubauen, dann würde ich das eben nicht als Fortschritt, also nicht als Voranschreiten bezeichnen, sondern rein als Revolution. Na, eben als was war so und halt was? Das andere Wort nehmen, nicht Fortschritt, weil das ist halt wirklich ein Voranschreiten. Dass man davon wegkommt, von dem Begriff eigentlich. Ja, das ist schon wäre ja kein Fortschritt, es wäre keine Reform, es wäre aber sieht er dann das dann jetzt auch als planvollen und dann logischen Fortschritt? Also ich weiß nicht, ich hätte zum Beispiel ein Problem damit, wenn er sagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal stehen und dann versuchen wir uns alle zusammen zu rappeln und dann planen wir jeden nächsten Schritt, weil das wäre nur das Wegreißen der Kette und alle streiten trotzdem voran. Also was will er denn, dass man nach einer Revolution dann macht? Will er immer weiter zurückreisen oder will er einfach stehen bleiben? Nee, im Laufe der Revolution soll ja ganz viel von der Geschichte aufgearbeitet werden oder soll ja ein Teil des Trümmerhaufens sozusagen wieder beseitigt oder wieder aufgebaut werden. Und also es geht ja nicht erstmal um den Punkt nach der Revolution, sondern also der Punkt nach der Revolution wäre sozusagen auf der messianischen Zeitachse wieder nach hinten gesetzt. Die empirische Zeit würde zwar voranschreiten, aber der Trümmerhaufen an sich wäre kleiner. Und sozusagen die Revolution selber wäre ein Zurückgehen in dem Begriff und ein Zurückgehen im Auffassen von all dem, was geschehen ist. Ich würde eben auch sagen, dass mit der Revolution eine ganz andere Zeitrechnung einsetzt, so, da würde ich halt auch nochmal zum Anfang mit dem Beispiel gegen die Uhren schießen, ja, das ist, finde ich ganz, also ganz, ganz deutlich, also, man muss sich halt auch vor Augen führen, dass halt erst mit dem Kapitalismus es eigentlich eine mathematische Zeitrechnung gegeben hat, so, also da hat es eben eine Zeit, die sich am Arbeitstag orientiert hat, ja, also das gab es vorher nicht, vorher haben sich die Leute irgendwie verabredet nach dem Stand der Sonne oder wie es halt gerade cool war, ja, ist jetzt ein vereinfachtes Bild, aber halt erst mit, also diese Zeitrechnung, die wir jetzt haben, die gibt's würde ich auch sagen, erst mit dem Kapitalismus, weil die sich halt ganz mathematisch eben an rationellen Arbeitsvorgängen halt orientiert. Und wenn man dann halt sagt, eine Revolution, und du fragst jetzt, was macht man dann oder so, und ich würde halt sagen, das ist ja eben erstmal das, was wir erstmal gar nicht begreifen können. Ich glaube, es würde eben wirklich darum gehen, dann halt auch ein ganz anderes Gefühl von Zeit zu bekommen. Und dann ist, glaube ich, es wäre halt fatal, und das ist, denke ich, auch das Fatale an der russischen Revolution, dass dann halt eben was einsetzt, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier weitermachen, ja. Also ich finde, es müsste halt ein ganz anderes Zeitgefühl einsetzen, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Also es darf nicht darum gehen, jetzt panisch irgendwie die ersten Schritte zu planen oder so. Weil dann, das ist dann der erste Schritt hin zur neuen Herrschaft über die Menschen. Wenn die eine Gruppe von Menschen stehen bleibt, die Kette zieht ja immer noch voran. Also auch die Revolution in Russland 1917 stand auch nicht außerhalb der Geschichte. Die waren ja umringt von den Weißen und die Marxisten nehmen dann natürlich daraus die Rechtfertigung für stalinistische Säuberungen und hast du nicht gesehen. aber trotzdem, dass eben der Kontext, der doch immer bestehen bleibt und dass man eben nicht mit einem Ruck einfach aufhören kann, nur weil ein paar Jubelköpfe sich das jetzt denken, also wie man mit diesem Widerspruch umgeht, das ist für mich ziemlich interessant und auch problematisch. Also ich würde da erstmal auch ganz, also ich finde das, was du sagst, ist ganz richtig, also die russische Revolution, die konnte eigentlich nur scheitern, eben weil die andere Hälfte der Welt war noch kapitalistischer, und dann musste sie sich da irgendwie daran messen und musste damit zurechtkommen, dass in der anderen Hälfte der Welt eben noch kapitalistische Zeitrechnung stattfindet. Was wollte ich sagen? Genau, es geht darum, dass es eine Weltrevolution sein muss. Also das klingt, keine Ahnung, da kann man jetzt Größenwahnsinn oder Irrsinn vorwerfen, aber ich würde sagen, anders geht's halt nicht, eben auch wegen dieser Problematik. Weil, also das ist, wenn man die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten beobachtet, die tendieren immer dahin, global zu werden. Also das ist auch Globalisierungskritik, Globalisierung ist nichts Neues, sondern es ist was seit Beginn des Kapitalismus stattfindet. Und wenn irgendwo woanders halt eben noch Kapitalismus stattfindet, dann wird das auch immer dahin tendieren, sich weiter auszubreiten. Und deswegen finde ich, also der Minimalanspruch einer Revolution, und das macht's auch so schwierig und so traurig, und deswegen können wir auch verzweifelt sein, das muss eine Weltrevolution sein. Ja, oder eben eine, was ist das? Ja, die Revolution an sich muss aber auch auf jeden Fall was Avantgardistisches halt an sich haben. Also sie muss komplett neue Denkweisen, komplett neue Sachen hervorbringen, muss sozusagen durch das Aufarbeiten der Geschichte und durch das ein Beseitigen des Trümmerhaufens oder jedenfalls Abbauen des Trümmerhaufens muss sie ja auf einmal ganz andere Strukturen bekommen im Denken, ganz andere Strukturen einfach so, wie man sich alles vorstellt, und deswegen ist es halt, man kann man halt noch nicht vorher von vornherein sehen, was nach der Revolution kommt, sondern die Revolution muss einfach sozusagen das Neue hervorbringen, die Revolution muss das Neue irgendwie schaffen. Und was ich sagen wollte, ist, dass diese neue Art der Zeitrechnung, wie du gesagt hast, die wir uns im Moment nicht vorstellen können, oder womöglich im Moment nicht vorstellen können, dass diese ja erst aufbauen muss auf einer undogmatischen Sicht auf die Zeit, die eben auch andere Schlüsse zulässt, also andere als die Zeitrechnung eben auf den Produktionsverhältnissen aufbaut. Dass eben diese, also dass revolutionäre Tendenzen bestehen müssen, die eben gerade in den Potenzialen, die in der Vergangenheit verschüttet liegen, vielleicht auch gesehen werden können, gebildet. Habe ich mir gedacht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch nochmal, weil du gerade dieses Beispiel von der russischen Revolution, die nicht klappen konnte, weil es keine Weltrevolution. Und du hast irgendwie gesagt, dass es daran liegt, dass es woanders halt noch Kapitalismus gab. Und ich würde aber ganz einfach sagen, es lag zu 98% einfach, also natürlich daran, dass es keine Weltrevolution war und dass es aber auch einfach in Russland keine, nicht mal eine russlandweite Revolution war. Es waren einfach eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die sozusagen sich dazu bereit gefühlt haben. Weißt du jetzt die Oktoberrevolution oder die Februarrevolution? Das wäre Oktober, November, ja, Oktober. Februar. Überhaupt halt, dass halt einfach es nicht reicht, wenn sozusagen 2000, 5000, 8000, 10.000 Menschen dazu eine Revolution machen, sondern dass es halt von allen Menschen kommen muss. Und das ist ja auch gerade das Utopische an dieser Vorstellung von der Weltrevolution. Welt heißt halt in dem Fall nicht, dass überall auf der Welt gleichzeitig ein paar Leute eine Revolution machen, sondern das heißt, dass wirklich alle Menschen auf dieser Welt dazu bereit sein müssen, diese Revolution zu machen. Ich glaube, das haben die Leute auch bestimmt gesagt, wenn man sich mal den Faschismus anguckt, der von der permanenten Revolution spricht, dann haben die Leute diesen Widerspruch und dieses Problem ja durchaus begriffen. Ich muss dazu, glaube ich, sagen, dass ich das ein bisschen absolut formuliert habe. Also ich habe gesagt, die russische Revolution hat nur scheitern können. Das würde ich sagen, das stimmt nicht unbedingt, weil ich würde auch gerade sagen, mit dem benjaminischen Blick würde ich sagen, da war ein Potenzial angelegt, weil da gab es Leute, denen es wirklich um was ging, und ich glaube, da waren wirklich Chancen angelegt, aber es ist halt eben gescheitert unter verschiedenen Faktoren, die man feststellen kann. Aber ich würde dann eben auch nochmal auf den Begriff der permanenten Revolution eingehen, den ja Lenin eingeführt hat. Das finde ich, ist ja auch eine eigentlich eine ganz schreckliche Vorstellung, weil ich hatte das auch gesagt, eigentlich macht der Kapitalismus schon eine ständige permanente Revolution. Ich würde sagen, der hat da auch was Kapitalistisches verinnerlicht damit und dem setzt halt eben Benjamin den Begriff der permanenten Katastrophe entgegen. Ja? Es ist die Katastrophe, dass es überhaupt so weitergeht. Ich finde auch nochmal, das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal für mich klar fassend, nämlich, du hast gesagt, es gab ein Potenzial sozusagen gab, und dass man das aber auch nochmal ganz klar sagt, dass diese Revolution in keinster Weise eine Revolution war oder sowas, weil sie sozusagen von einem Feudalverhältnis in ein kapitalistisches System revolutioniert hat und nicht in ein etwa kommunistisches oder so. Und dass man deswegen sagen kann, da war zwar ein Potenzial da, aber es war einfach so so wenig ergriffen, dass es in keiner Weise umgesetzt wurde. Diese angebliche Revolution war in keiner Weise ein ergreifendes Potenzial, sondern nur eine Umwandlung von einer feudalistischen in eine kapitalistische. Es kann auch so gesehen werden, dass das Potenzial eben falsch genutzt wurde, weil keine Reflexion der Geschichte geschrieben wurde. Das ja, weil einfach auch richtig, keine Menschen das würde ich auch so sehen, so weit waren, überhaupt über Potenzial nachzudenken. Aber genau da ist doch auch der das, was davor vielleicht Benjamin gesagt hat, weil eben die Entwicklung noch nicht stattgefunden hat und man erstmal den Status quo oder diese Entwicklung auch aufhalten wollte. Also bevor wir in den Kapitalismus verfallen und das Elend gänzlich annehmen, dann wollen wir stillstehen und sowas. Also vielleicht liegt da genau das Potenzial. Aber es funktioniert. Also, na, dem würde ich widersprechen. Das hat halt ab dem Aufkommen des Bolschewismus nicht mehr funktioniert. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, Sowjetstrukturen haben wir doch teilweise schon gegriffen und bis rein nach 1917 hatte Lenin ja auch außer in St. Petersburg und Moskau fast gar keine Macht. Ich denke, das muss man halt auch beachten, dass halt die Bolschewisten auch nur eine bestimmte Strömung innerhalb der russischen Revolution waren, dass es da viele andere Kräfte gibt, die man sich, glaube ich, auch nochmal genauer angucken sollte. Da kann ich auch ein sehr gutes Buch empfehlen von Bini Adamczyk, Gestern Morgen heißt das, wo sie nochmal die russische Revolution sehr gut reflektiert. Zwei Gedanken sind hier jetzt nochmal aufgekommen, die ich auch nochmal gerne diskutieren würde. Also hat er eben gesagt, die russische Revolution hat sozusagen feudale Verhältnisse in Kapitalismus eigentlich umgewandelt. Das finde ich auch eine sehr interessante Sichtweise, die ja auch eher aus so einem wertkritischen Krisiskontext kommt, dass eben, was in der Sowjetunion stattgefunden hat, war eine Modernisierungsbewegung. Die haben erstmal kapitalistische Verhältnisse hergestellt. Und dann auf der anderen Seite ist das auch wieder eine problematische Sicht, wo man dann eben wieder ganz schnell dahin kommt zu sagen, ja, da war Feudalismus, da hätte die Revolution gar nicht stattfinden können. Also wäre das wieder so eine marxistisch-hegelianische Notwendigkeit. Also bevor es der Kommunismus kommt, muss sozusagen der Kapitalismus als notwendige Zwischenstufe folgen. Das würde ich dann auch wieder bezweifeln. Ja, aber das habe ich ja nicht gesagt, dass es so sein musste, sondern es ist so passiert. So definitiv. Ja. Und da, also ich denke schon, dass man das so einfach betrachten kann. Aber ich finde es halt, also ich finde es halt wichtig, das irgendwie so zu sehen, dass da zwar dieses Potenzial sozusagen da war, sozusagen innerhalb dieser Revolution, aber nicht nach dieser, also es ist zwar ständig, ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber in dem Moment, in dem Menschen sich gedacht haben, wir machen jetzt eine Revolution, war dieses Potenzial auch zum Kommunismus auf jeden Fall da. Also es hätte in den Köpfen dieser Menschen funktionieren können. Aber dass dieses Potenzial einfach außerhalb dieser Köpfe von diesen Menschen, die darüber Revolution wollten, nicht da war, sozusagen, haben wir jetzt außerhalb dieses sagen. Und deswegen konnte das auch irgendwie. Da müssen wir, glaube ich, den Begriff der Klasse mal einführen, noch. Also der ja dieser Revolution zugrunde lag, auch also auch von der Konzeption her. Russland war zu dem Zeitpunkt eine im Prinzip noch feudalistische Gesellschaft, bis auf einige Zentren der überstürzten Industrialisierung. Die hatte ja in bestimmten Stellen, also natürlich in den Industriebereichen, stattgefunden. Und das waren ja auch die Herde, wo die, wenn ich es mal so formuliere, wo die Revolution wirklich erfolgreich ausgebrochen ist dann. Also zum Beispiel Odessa, nur als Beispiel, da gibt es ganz interessante Berichte darüber, wie das, wie die Revolution da gelaufen ist. Also, aber das ist das, was du sagst. Es gab ja natürlich nicht die Menschen, die überhaupt den Blick auf die Revolution hatten, sondern es gab natürlich eine revolutionäre Klasse an bestimmten Stellen. Und die hat sich auch wirklich nach marxistischem Muster sozusagen verhalten und hat diese Revolution gewollt und unterstützt. Aber die war natürlich sehr klein in Bezug aufs ganze Land. Stimmt das, ja, oder? So sehe ich das. Stimmt, das ist ja Wahrheit. Ich würde mir zustimmen. Ich habe dann halt manchmal die Frage, ob sozusagen das der nicht der absolute, aber so ein krasser Tiefpunkt für die Menschen erreicht sein muss, um sozusagen die Bereitschaft zu einer Revolution zu entwickeln. Also, weil es ist ja. Also es ist ja immer eine bestimmte Klasse, also das Proletariat, was von dem sozusagen diese Revolution auf marxischen Ebene erwartet wird, dass es nur von der Klasse ausgehen kann. Und ich frage mich halt, ob nicht auch ein Mensch, der nicht Proletarier ist, sozusagen dieses Bedürfnis danach entwickeln kann, ohne an diesem Tiefpunkt zu sein, zu merken, ich bin ein Nichts in dieser Gesellschaft. Und das ist halt, also das stelle ich mir so die Frage, weil ich glaube, das wäre nämlich erst überhaupt nötig, damit wirklich eine Weltrevolution sozusagen stattfinden könnte. Dass auch der Mensch, der in dem Moment vielleicht nicht am absoluten Nullpunkt oder so, also sich total beschissen fühlt sozusagen, die Notwendigkeit einer Revolution erkennen kann, ohne wirklich, dass er gelitten hätte sozusagen. Und das frage ich mich. Naja, aber sehen wir uns doch mal Revolutionen an. Oder auch, also meistens waren das studentische Aufstände und auch Walter Benjamin und seine Menschen, auch Adorno, Horkheimer, ja, kamen durchaus aus gebildeten Familien. Selbst die Punkbewegungen waren alles, keine Ahnung, versoffene Kunststudenten. Die können sich durchaus aus. Ja, aber warum erwartest du die Revolution dann nur von der proletarischen Masse sozusagen? Das ist durchaus eine Kritik. Und warum erwartest du sie nicht von dem Manager, der vielleicht, obwohl er einen Haufen Geld verdient und sozusagen dem sozusagen gut geht in der Gesellschaft, der trotzdem unzufrieden ist und sagt, das kann so nicht stimmen. So, also ich meine, wir sind, also ich weiß nicht, ich gucke uns an, also wir kommen alle aus guten Verhältnissen, da nicht zurecht. Ja, nicht alle oder keine Ahnung. was heißt schon gut? So, ja, aber wir haben alles zu essen, wir sind relativ unabhängig, wir können. Aber ich bin definitiv Proletarier. Ich bin definitiv keiner so und trotzdem ist halt in mir das Bedürfnis zu einer Revolution und dann ist halt für mich die Frage, wieso man diese revolutionäre Potenzial sozusagen von einer proletarischen Masse erwartet. Ich bin eigentlich auch irgendwie Gegnerin von der Verelendungstheorie, weil ich halt finde, so wie es den Solidaritätsgedanken gibt, dass es halt auch anders funktionieren müsste und nicht erst die eigene Trockenheit einen irgendwie revolutionswillig macht. Und ich finde aber, was ich ein bisschen widersprüchlich finde bei den Weltrevolutionsgedanken, ist irgendwie, wenn man sagt, es kann nur die Revolution geben, wenn sie weltweit passiert und das geht eben irgendwie nicht, wenn außerhalb, wie zum Beispiel damals Russland irgendwie noch Kapitalismus herrscht, finde ich, wäre halt dahingehend Widerspruch, weil wenn es immer so ist, da kann ja gar nicht der Ist-Zustand durchbrochen werden, wenn nicht irgendwann wo angefangen würde. Deswegen ist halt die Frage, ob dann eine Revolution auch dann zeitgleich überhaupt stattfinden kann oder muss, damit sie ein ist. Ich denke, dass es halt eine Weltrevolution hätte werden können. Also das ja auch mal funktioniert das natürlich nicht in einer Sekunde. Das hat ja eigentlich überall geknallt. Also auch in Deutschland. Ich wollte nur was ganz Banales einwerfen. Ich bin ja auch Proletarier selber. und wollte jetzt mal einwerfen, dass ich in meinem Arbeitsumfeld in der gesellschaftlichen Mitte keinerlei revolutionäre Tendenzen ausmachen können. Sondern eher, das ist mir eben auch aufgefallen, das heißt, diese Gedanken, dieses Reflexion, reflektierte Revolutionsbedürfnis sozusagen hauptsächlich in Gebildeten und es gibt ein reflektiertes Revolutionsbedürfnis und es gibt ein unbewusstes sozusagen ein Unwohlsein oder ein wenn das nicht sozusagen nicht mehr vorhanden ist, dann finde ich, sollte man, also weiß ich nicht, ob man davon sprechen kann, dass man wieder eigentlich Nein, Jetzt sprichst du ein bisschen lauter. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich auch finde, weil jetzt Edel die ganze Zeit darauf angesprochen hat, dass diese Theorie der einen revolutionären Klasse, der einen revolutionären Schicht total anzugreifen ist, dass eben, ja, man könnte in eine Unwahrheit gleichsetzen, dass eben nur diese Klasse dazu befähigt sei, ein revolutionäres Bewusstsein zu entwickeln oder wenig. Ich habe da nur Marx zitieren wollen. Ja. Also, zum einen ist ja mal festzustellen, dass man auch studieren kann, um danach Proletarier zu sein. Machst du die Tür zu? Oder als Proletarier auch studieren kann, um danach quasi Student zu sein. Und während du studierst, bist du Student. Du musst nicht danach studieren, wenn du studierst. Hast als Bild. Ich glaube, dass dieser revolutionäre Gedanke vom Proletariatum halt erst im Marxismus, also nicht vom Marx, sondern vom Marxismus aufkam und ganz stark damit zusammenhängt, irgendwie die abstrakte Arbeit hochzuhalten. Das heißt, zu sagen, wir machen, was wir arbeiten, wir sollten nichts sagen haben. Und das ist weniger irgendwie die Erwartung war, dass von den Proletariern die Revolution kommt. So ist es jetzt irgendwie unsere Geschichtsauffassung nachher. Sondern dass es mehr dazu diente, irgendwie die sozialistischen Verhältnisse oder die halt staatskapitalistischen Verhältnisse irgendwie zu legitimieren, die ja immer noch kapitalistisch waren. Die Frage wäre jetzt eigentlich eher wo verordnet man das Proletariat? Also, wer ist denn Proletariat? Proletariat ist nicht Prekariat, also nur weil ich Proletariat bin, muss ich leiden. Und ich meine, also irgendwie sind ja in einer gewissen Art und Weise eigentlich nahezu alle Menschen in einer gewissen Weise proletarisch, wenn man das nach dem klassischen, es wird mit einer gewissen Lohnabhängigkeit, genau. Die sind Lohnarbeiter, sie haben kein Einkommen vor allem an den Produktionsmitteln, so, oder die gehören ihnen nicht. Und das trifft ja interessanterweise eigentlich auf alle mittlerweile zu. Zwar nicht im vollkommenen Maße, aber auch eine große Bank, die gehört ja nicht mal mehr selber, die ist ja auch über Aktienkrempel, gehört ja auch immer wieder anderen. Und da gehören sich alle gegenseitig irgendwie ein bisschen die Produktionsmittel. Die gehören ja auch mehreren Leuten. Niemand sozusagen vollkommen, sind damit immer auch Proletariat irgendwie, finde ich. Ich würde dann auch gerne nochmal auf reagieren, weil gesagt, er findet sozusagen in seinem Arbeitsalltag irgendwie eine arbeitende Schicht vor, die irgendwie alles andere als gebildet ist und wo irgendwie überhaupt kein Potenzial vorhanden ist. Und die meint halt, dass Revolution eigentlich auch nur stattfindet, wenn irgendwie eine Reflexion stattgefunden hat und wenn da irgendwie, wenn da halt eine Reflexion drüber stattfindet, was Revolution eigentlich sein soll und so weiter. Und da würde ich halt einfach... Gesagt, ich habe gesagt, es reicht auch, wenn ein unreflektiertes Unbehagen da ist, aber wenn nicht mal ich das... Ich finde, das reicht eigentlich auch nicht, weil ich, also, ja, also es gibt... Es gibt von den Situationisten eben den Spruch, die Arbeiter müssen zu Dialektikern werden, so, und das finde ich halt das Wichtige, dass halt eine theoretische Auseinandersetzung stattfindet. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass hier so solche Abende stattfinden und so. Und ich finde, es müsste auch Ziel sein, irgendwie Angst vor Theorie zu nehmen, dass man halt eben reflektiert irgendwie an die Weltrevolution herangehen kann. Und zum Begriff der Klasse würde ich nur ganz kurz sagen, dass ich den Klassenbegriff verteidigen würde. Ich würde da so ein Konzept von Georg Lukács anhängen, der von der Klasse an sich und von der Klasse für sich ist. Also Klasse an sich, die empirische Klasse, die man feststellen kann, die man halt soziologisch erfassen kann, die aber nicht unbedingt ein Klassenbewusstsein hat, und die Klasse für sich, die sozusagen die revolutionäre Klasse ist. Und Dazu nur die kurze Bemerkung. Dazu wird es eben eine dreiteilige Veranstaltungsreihe von Biko geben zum Begriff der Klasse. Ob der zu verwerfen ist oder ob der beizubehalten ist. Das wird dann eine Podiumsdiskussion geben und da werden eben auch Standpunkte vertreten, die eher aus so einem wertkritischen Krisiskontext kommen, die eben den Begriff der Klasse komplett verwerfen würden. Und ich würde da auch nochmal versuchen, den zu verteidigen, den Begriff. Und dann gibt es nochmal von Karl-Heinz Roth, das ist ein Klassentheoretiker, der sein Buch vorstellt und die Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft aus Berlin kommen. Dann ist im März. Da wird es dann auch nochmal flyen. Zu dieser Theorie, dass starken Leidens, dass dem sozusagen erst das Unbehagen entsteht, so. Ich finde, da ist auch nochmal ein interessanter Punkt, halt auf die Zeit des Nationalsozialismus zu gucken, wo sehr viele Menschen unglaublich gelitten haben und keine Revolution nähern. Gedanken sozusagen daraus entwickelt haben, sondern eher eben diese reformistischen Gedanken. Wie können wir das so verbessern, dass wir nicht mehr ganz so krass leiden, ohne dass wir jetzt irgendwie uns damit irgendwie. Ich kann das natürlich nicht beurteilen an einer Seite. Kann ja sein, dass die, aber also bei vielen Leuten habe ich eher Resignation als Revolutionäre. Ja, würde ich ein bisschen widersprechen, weil also in Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges waren... Ich rede nicht von den Kommunisten. In der Zeit des Nationalgefängnisses. Aber die hatten auch während des Zweiten Weltkrieges... Das sind ja die Leute, die besonders, also die halt gelitten haben, halt Randgruppen, Minderheiten, Juden, die Homosexuellen, die sind die Roma gewesen, die ja natürlich dann auch so stark Gewalt ausgesetzt waren, dass das gar nicht irgendwie als Leiden bezeichnet werden kann, sondern als direkte Verfolgung in so einer Situation, ist natürlich nicht wirklich möglich, jetzt eine Revolution zu machen, sondern erstmal nicht mal seinen Feind zu finden. Und was für eine Revolution, ne? Würde da auf Israel anspielen. Dass während des Zweiten Weltkriegs selbst das Leiden, das ja dann irgendwie so halt die Großteil der Bevölkerung getroffen hat, ja aus den Kriegsverhältnissen zustande kam. Und da da der Gedanke war, wenn wir den Krieg gewinnen, dann ist dieses Leiden jetzt auch vorbei. Und dass ich das durchaus verstehen kann, dass da kein revolutionäres Potenzial raus entsteht. Ich habe auch nicht gesagt, dass diese Leute in der Revolution hätten planen sollen, sondern dass bei denen ein revolutionärer Gedanke hätte halt entstehen. Ja. Das heißt ja nicht, dass man das dann durchsetzen kann. Das heißt ja nicht, dass man dann plant, wir rennen jetzt da und dann los oder so. Sondern dass einfach nur der Wunsch, das Bedürfnis nach einer Revolution sozusagen da ist. Das ist ja die These, dass die gesagt hat, dass Unbehagen nicht ausreicht, eine Revolution zu führen, dass eben diese das reflektierte. Ich würde da auch zu der Verelendungstheorie nochmal was sagen, weil die, glaube ich, davon ausgeht, dass sozusagen, dass wenn es ein Elend gibt, dann folgt daraus notwendig eine Revolution. Und das würde ich sagen, ist verkehrt, aber ich würde sagen, dass es tatsächlich Elend und Leid gibt, und das können wir nachweisen und das können wir täglich feststellen. Das ist erstmal der Grund dafür, warum es eine Revolution geben muss. Ja. Also so würde ich das formulieren halt, also dass es keine Notwendigkeit ist, aber es muss so sein. Ja. Ich hatte mich gemeldet, aber mach du jetzt was. Ich wollte versuchen, ganz grundsätzlich irgendwie ein bisschen Kritik am Gesagten zu üben. Das ist halt zum einen, dass nur eine Weltrevolution sozusagen funktionieren kann. Das birgt halt sehr die Gefahr, dass man sich eben auf diesen Gedanken der Weltrevolution versteift und man guckt sozusagen dann zu weit in die Zukunft und ist eigentlich im Prinzip halt gehemmt, im Hier und Jetzt was zu machen. Also wenn man das zumindest nicht reflektiert genug betrachtet, dann warten halt die mit revolutionären Gedanken auf die Weltrevolution oder dass sie doch jemand anstoßen möge. Also da denke ich, muss man halt ein bisschen aufpassen, und ich denke, dass es auch durchaus sinnvoll sein kann, beziehungsweise eher noch sinnvoll sein kann, halt eine Revolution im kleinen Kreis quasi zu starten, um halt erstmal einen Grundstein zu haben. Und, nee, ich bin noch nicht fertig, Entschuldigung. Dann wollte ich noch, ach so, genau. Und in dem Bezug wollte ich mich halt auch gegen ein Bilderverbot von Kommunismus oder Anarchismus aussprechen, wovon ja vorhin die Rede war, weil du hast wenige Sätze danach gesagt, dass es schade ist sozusagen, dass den Juden verboten ist, sich das Paradies, ein Bilderverbot vom Paradies letztlich. Sowas hattest du vorhin gesagt? Nee, ich hatte gesagt, also Benjamin führt das Beispiel an, dass den Juden ein Bilderverbot über das Paradies auferlegt ist und deswegen gedenken sie in die Geschichte ein, genauso wie der Engel das macht. Das findet er gut. Ja, genau. Und deswegen muss man halt auch, denke ich, darüber nachdenken, wie halt ein Kommunismus oder ein Anarchismus halt aussehen kann. Das hat auch hier der Stohwasser zum Beispiel. Ach nee, es war gar nicht der Stohwasser. Ich letztens auf jeden Fall auch bei einem Vortrag gehört, dass sich hier irgendwie jemand für ein Bilderverbot vom Kommunismus ausspricht. Ja, und ich bin eigentlich dagegen. Ich denke, man muss sich immer angucken, wie könnten die Verhältnisse besser sein. Ich hätte noch was Drittes vielleicht vergessen. Ja, ich würde versuchen, darauf zu antworten. Also, es wurde halt schon gegeben und gesagt, dass diese Revolution im Kleinen zum Scheitern verdammt ist. Das heißt allerdings nicht, dass man rumsitzen sollte und warten sollte, bis die große Revolution von 2016, jede Revolution von Vorabend. Und man kann auch im jetzigen System für die Revolution darauf zuarbeiten. Heißt allerdings trotzdem, dass es auch sein kann, dass wir zum Beispiel die Revolution nicht mehr miterleben, egal was wir tun. Und dieses Bilderverbot geht halt davon aus, dass wir gerade in Strukturen drin sind, in reaktionären, sexistischen, antisemitischen Strukturen drin sind und davon unser Bewusstsein teilweise geprägt ist. Und wenn wir aus diesem schlechten Bewusstsein sozusagen eine neue Welt schaffen, unsere fest konstituieren in unserer Vorstellung, dann kann sie nur scheitern, weil sie aus den jetzigen Vorstellungen geschaffen sind. Die ganz viel Falsches auch mit drin verhaftet ist. Und deswegen kann sozusagen dieser Gedanke oder dieses Bild von der Revolution nur ein Prozess sein, der sich entwickeln kann. Das ist das Bild, was wir jetzt von einer perfekten Welt haben, könnte sozusagen nicht stimmen, weil es auf unseren Kenntnissen von Gut und Böse aufbaut oder von unseren Vorstellungen, die sich aber nach einer Revolution theoretisch total verändern müssten, weil wir die ganze Geschichte aufarbeiten und daraus ein neues Denken entwickeln, was wir jetzt überhaupt nicht uns vorstellen können. Das heißt allerdings trotzdem, dass wir für uns schon mal Tendenzen entwickeln können. Es gibt ja Potenziale. So, direkt nach der Revolution ein ganz anderer Gedanke herrscht als derjenige, der vor der Revolution, der Grund für die Revolution war. Ja. Du bist dran. Ich war der Kapitalismus ganz gut. Zurück, alle zurück. Eli, darf ich nochmal kurz, bevor du kommst? Wir müssen ja mal davon ausgehen, dass eine Revolution konkrete Ziele hat. Also es waren im 19., Anfang 20. Jahrhundert ganz klar das Klassenziel, eine Verbesserung der materiellen Verhältnisse der von der industriellen Revolution ja buchstäblich wirklich durch den Kapitalismus geknechtet. Solche Verhältnisse in diesem einfachen Zusammenhang haben wir natürlich nicht. Deswegen auch, und da hast du völlig recht, und das kann man sogar beweisen, dieses Gefühl der Resonation. Die letzte Umfrage in der Hinsicht hat ergeben, dass die Mehrheit der Befragten den Kapitalismus ablehnt oder glaubt, dass der Kapitalismus abgewirtschaftet hätte. Aber nicht bereit ist deswegen natürlich eine Revolution, weil eben das werden wir ja dann erörtern im BICO, weil eben ein Klassenzusammengehörigkeit nicht existiert. Ich möchte aber zuletzt noch das sagen, mit der Weltrevolution, Ich bin da eher deiner Meinung, dass wir, dass es nicht unbedingt nötig ist, auf die Weltrevolution zu warten, weil das erlebe ich sowieso nicht mehr, aber ihr eben auch nicht. Sondern guck mal. Ja, eben. Also ich will das noch erleben. Vielleicht. Nee, aber wir erleben doch sowas. Wir brauchen doch gar nicht so weit gehen. In Bolivien sind heute Wahlen. Und es ist sicher, dass der Morales diese Wahl auch wieder gewinnt. Und die haben nun eine ganz klare Klassensituation. Das sind die Indios, die auch nicht nur rassisch, sondern hauptsächlich in dem Fall wirklich primär sozial extrem benachteiligt sind, zwar schon seit Jahrhunderten, gegenüber den spanischen Conquistadores, die also das Flachland mit den reichen Bodenschätzen bilden. Und es ist wirklich gelungen, da nun ganz klar eine Revolution auf Klassenbasis zu starten und auch durchzuführen. Wie sie jetzt weiter verläuft, ist das andere. Aber hier ist also auf relativ kleiner regionaler Basis eine relativ klassische Revolution durchgeführt. Also, oder hat stattgefunden. Also, das geht schon. Nur darf man nicht auf die Weltrevolution warten. Ja, also, da würde ich. Bist du anderer Meinung? Ja, ich bin da anderer Meinung. Klar, ja, es hatten sich aber andere gemacht. Und zwar, das ist ja mein Lieblingsbegriff, ist irgendwie so die Bequemlichkeit der Menschen. Deswegen ich halt auch irgendwie von dieser Elendstheorie, auch wenn ich sie kritisiere, sozusagen nicht ganz wegkomme, weil ich einfach merke, dass die Masse der Menschen, solange sie ihnen nicht richtig scheiße geht, sozusagen, überhaupt keine Kraft oder keine Vision entwickeln, sozusagen, warum sie das irgendwie ändern wollten, weil sie keine Idee haben, wie es sozusagen, wie sie sich es besser vorstellen können. Auch über, sie sind einfach zu bequem, sozusagen, das okaye Verhältnis, was sie gerade haben, umzuwerfen für etwas, was sie nicht kennen, wo sie nicht wissen, ob das danach besser oder schlechter ist, so ungefähr. Und das revolutionäre Bedürfnis, was ich darin habe, ist sozusagen diese Bequemlichkeit zu überwinden, diese Bequemlichkeit nicht zu hinterfragen, weil ja im Prinzip es im Moment man sozusagen in diesen Verhältnissen lebensfähig ist. So. Und ich frage mich halt, wie viel Bildung oder wie viel, oder ich weiß nicht, ob es an Bildung liegt, oder wie viel Reflexion, Hinterfragen nötig ist, um diese Bequemlichkeit sozusagen zu überwinden. Diese Bequemlichkeit zu sagen, naja, Hauptsache ich kann überhaupt irgendwie leben. Es ist mir lieber irgendwie überhaupt zu leben, als und Lebens einigermaßen okay Lebensverhältnisse zu haben, als nicht zu wissen, was passiert. Na, da finde ich schwierig zu sagen, dass man durch Reflexion die Bequemlichkeit überwinden soll, da ich finde, dass allein zur Selbstreflexion oder Reflexion der Umstände schon die Überwindung seiner Bequemlichkeit eigentlich. Richtig, ja. Also ich glaube weder, dass selbst wenn es Menschen unglaublich schlecht gibt, ist es nicht. Also entsteht daraus nicht immer. Ach, hallo, es ist halt eine Frage von Bewusstwerdung, was wichtig ist. Und das kann sowohl bei den Ärmsten stattfinden, als auch bei den meisten der Reichsten. Ja, sagst du denn noch was? Das ist ja nur noch. Würde mich jetzt interessieren, wie du das siehst. Das war ja auch eine Frage. Das ist ja der Ansatz, hat die. Also ich würde nochmal den Gedanken einwerfen, dass ich finde, dass der Blick auf Lateinamerika und gerade jetzt Bolivien und Evo Morales, dass das irgendwie eine ganz typische Projektionsleistung ist, dass man sozusagen, gerade wenn man nicht selber die Aufgabe, oder keine Ahnung, wenn man sich selber unfähig sieht, eine Weltrevolution machen, guckt man sozusagen auf Lateinamerika, da sind noch gute Leute, die machen immer noch schön klassische Revolutionen. So, ich würde gerade sagen, also Evo Morales, der hält gerade die indigene Bevölkerung, hält er unheimlich hin, und das ist ein unheimlicher parlamentarischer Typ, also ich finde das nicht so gut. Und ja, ich finde, das ist halt auch, also ich finde, das ist halt, ich denke, da kann, darf keiner entlastet werden und da, ja, also wenn es in Lateinamerika revolutionäre Tendenzen gibt, dann gilt es uns natürlich, dann müssen wir uns damit solidarisieren und dann, ja, dann muss es da einen Austausch geben, das finde ich dann halt auch immer, also ich merke das halt selber, dass ich halt teilweise, keine Ahnung, in der Sprache scheitere, dass mein Englisch gerade gut genug ist, um mich irgendwie über den Alltag zu verständigen, aber wenn ich über Revolution mit Leuten auf Englisch reden würde, dann wäre es schon schwer, so, also das finde ich ist, da müsste man dann halt auch mal anfangen zu reisen und viele Sprachen zu lernen und ja, ich finde den internationalen Aspekt ganz wichtig. Wie ihr sich also bekommen habt, läuft seit mittlerweile über 19 Minuten die Aufnahme. Achso, ich dachte, ich wäre schon was. Nein, das ist hier, wir haben hier könnte ich da bitte etwas löschen, was ich vorhin gesagt habe? Ich würde sie jetzt mal abbrechen. Ja. Nee, ich würde sie mitlaufen. Wollen wir nochmal alle Tschüss sagen? Tschüss!